Was zum Teufel ist das? Sind Sie auf Speed oder sowas? Ditzi. Was für eine Scheiße ist das hier? Und dieser irre Ficker holte sich einen runter im Wartezimmer. Sie wollen frech werden? Gut, wie Sie wollen. Wieso bist du die ganze Zeit neben der Spur? Mieser Dreckskerl! Die sind ein wertloser Haufen Scheiße, Paula! Er hat gewichst, 10-mal am Tag. Diese Droge macht vor nichts Halt.